Theresa Mays Endspurt beginnt. Rund 10 Tage bleiben, um die Abgeordneten von ihrem Deal zu überzeugen. Die Abstimmung darüber soll wie geplant in der Woche ab dem 14. Januar stattfinden, bestärkte die britische Premierministerin im Interview mit der BBC. We are going to hold the vote. Actually, the debate starts next week, but we will be holding the vote. In britischen Medien wurde zuvor noch darüber spekuliert, dass May die Abstimmung sogar ein weiteres Mal herauszögern könnte. Ursprünglich sollte über das Abkommen bereits vor Weihnachten abgestimmt werden, doch die britische Premierministerin hatte die Abstimmung kurzfristig abgesagt, aus Angst vor einer katastrophalen Niederlage. Doch was hat sich seitdem geändert? Konkrete Zugeständnisse kann sie den Abgeordneten auch nach der Parlamentspause nicht bieten. Sie habe mit Vertretern der EU telefoniert, mit Abgeordneten gesprochen. Sie wolle in der nächsten Woche für weitere Absicherung sorgen. Das betrifft Nordirland. Außerdem soll das Parlament eine größere Rolle bei den Verhandlungen über die zukünftigen Handelsbeziehungen erhalten. Und wir versuchen, weitere Sicherheiten von der Europäischen Union zu bekommen. Doch welche Sicherheiten das sein könnten, bleibt offen. Der Brexit-Sprecher der nordirischen DUP, Sammy Wilson, machte sehr deutlich, dass die britische Premierministerin nicht auf die Stimmen der nordirischen Partei setzen kann, von der Mays Minderheitsregierung abhängt. Wir werden den Deal nicht unterstützen. Wir haben ihr gesagt, hier sind ein paar Dinge, die zu ändern sind. Wenn die EU bereit ist, sich zu bewegen, dann würden Hindernisse beseitigt. Nach wie vor ist der sogenannte Backstop das größte Problem. Dabei handelt es sich um eine Notfallregelung, mit der eine harte Grenze, eine Zollgrenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert werden soll. Allerdings würde diese Regelung Kritikern zufolge Großbritannien langfristig an die EU binden. Sie fordern eine zeitliche Begrenzung, zu der die Europäische Union allerdings nicht bereit ist. Rund 5000 Labour-Mitglieder fordern währenddessen ihre Partei auf, gegen Mays Brexit-Deal zu stimmen und ein zweites Referendum zu unterstützen, heißt es in der britischen Sonntagszeitung Observer. Einige drohen sogar mit der Kündigung ihrer Mitgliedschaft. Laut einer Umfrage der Queen Mary University in London befürworten 72% der Labour-Mitglieder ein zweites Referendum. Doch der Parteichef Jeremy Corbyn zögert, er will auf Neuwahlen hinarbeiten. Für ein zweites Referendum hat er sich bislang nie klar ausgesprochen. Der Altlinke gilt selbst als EU-Skeptiker. Aber auch in den eigenen Reihen muss May damit rechnen, dass mehr als 100 konservative Tories gegen ihr Brexit-Abkommen stimmen werden. Laut einer jüngsten Umfrage würden mehr als die Hälfte der konservativen Parteimitglieder einen chaotischen Austritt ohne Abkommen bevorzugen. Die britische Premierministerin warnt, wenn ihr Brexit-Abkommen abgelehnt werde, würde sich Großbritannien auf unbekanntes Terrain begeben. If the deal is not voted on, as this vote that's coming up, then actually we're going to be in uncharted territory. Morgen startet eine Kampagne im Radio und in den sozialen Medien, die die Briten über mögliche Auswirkungen eines chaotischen Austritts aufklären soll.